Zum neuen Jahr 2017 richtete jüngst der Präsident der Islamischen Republik Iran, Hassan Rouhani, an Marschall Kim Jong-un ein Glückwunsch-Telegramm. Darin hoffte der iranische Präsident, dass das neue Jahr voll von Segen und Glück wird und wünschte Kim Jong-un Gesundheit und Erfolg bei der Arbeit und dem koreanischen Volk Gedeihen und Glück.